Montagmorgen. Alle Kinder werden schwach. Die Schwabita feiern, was für eine Nacht. Mache weiter Party, weil ich nicht schlafen kann. Ich weiß ganz genau, der Alkohol ist Schultergang. Trotzdem trink ich gerne, meistens auch zu viel. Doch wenn ich übertreibe, dann mach ich es mit Stil. Die Eiswürfel ins Glas, dann ist es schön eiskalt. Den Wodka bis zum Rand, sodass es richtig knallt. Am nächsten Tag lieg ich dafür meistens nur im Bett. Doch dafür gibt es Filme, das ist doch ganz schön nett. Na gut, ihr habt recht, das ist schon eine schöne Qual. Doch meine Frage ist, hab ich eine andere Wahl? Wochenende ohne Party bin ich ziemlich grau. Und wenn ich etwas habe, dann werde ich richtig blau.